Abschnitt 33 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, 9. Kapitel, am Bettelstabe. Eine Zeit lang schrieb ich allerlei Literarisches für die Goldene Ära und andere Blätter. C.H. Webb hatte den California gegründet, ein ganz vortreffliches Wochenblatt, dessen hoher literarischer Wert jedoch keine Bürgschaft für den Erfolg war. Das Journal siechte dahin und Webb verkaufte es an drei Drucker. Damals wurde Bret Harte für ein Gehalt von $20 die Woche Redakteur und ich verpflichtete mich für $12 allwöchentlich einen Artikel beizusteuern. Da der Absatz aber viel zu wünschen übrig ließ, verkauften die Drucker das Journal an den reichen Kapitän Obten, einen sehr angenehmen Herrn, der sich diesen teuren Luxus gestattete, ohne viel nach den Kosten zu fragen. Er bekam indessen das neue Spielzeug bald satt und gab es den Druckern zurück. Nicht lange darauf starb das Blatt eines sanften Todes und ich war wieder ohne Arbeit. In den nächsten zwei Monaten hatte ich keine andere Beschäftigung, als meinen Bekannten aus dem Wege zu gehen. Ich verdiente keinen Cent, schaffte mir nicht die geringste Kleinigkeit an und bezahlte auch Kost und Wohnung nicht. Dagegen erwarb ich mir eine große Geschicklichkeit, mich überall vorzudrücken. Von einem Hintergässchen drückte ich mich ins andere, sah ich von fern ein Gesicht, das mir bekannt vorkam, so drückte ich mich. Auch zu meinen Mahlzeiten schlich ich gedrückt, aß sie demütig und mit stummer Bitte um Verzeihung für jeden Bissen, den ich meiner großmütigen Wirtin stahl, drückte mich bis Mitternacht herum, jeden Ort vermeidend, wo Helligkeit und Heiterkeit zu finden war, und schlich dann zu Bette. Ich kam mir niedriger, erbärmlicher und verächtlicher vor wie ein Wurm. Meine ganze Barschaft bestand in einem silbernen 10-Cent-Stück. Das hielt ich fest und wollte es um keinen Preis ausgeben. Aus Furcht, der Gedanke, dass ich völlig mittellos sei, möchte mich überwältigen. Außer den Kleidern, die ich am Leibe trug, hatte ich alles versetzt, und so hing ich denn in verzweifelter Hartnäckigkeit an meinem letzten Geldstück, das schon ganz abgegriffen war. So oft hatte ich es durch die Finger gleiten lassen. Das Elend liebt Gesellschaft. Dann und wann stieß ich nachts an irgendeinem abgelegenen, schwach erleuchteten Ort mit einem anderen Kinde des Unglücks zusammen. Der Mensch sah so schmierig und verkommen, so heimatlos, freundlos und verlassen aus, dass ich mich zu ihm hingezogen fühlte wie zu einem Bruder. Auch er muss wohl eine ähnliche Empfindung gehabt haben, denn die Anziehung war gegenseitig. Wenigstens trafen wir uns allmählich häufiger, wenn auch allem Anschein nach noch immer zufällig. Wir sprachen zwar nicht zusammen, ließen auch nicht merken, dass wir einander wiedererkannten, aber sobald wir uns sahen, schwand die dumpfe Beklommenheit aus unserem Gemüt. Wir taumelten dann beide in gemessener Entfernung befriedigt weiter, freuten uns unserer stummen Genossenschaft und blickten aus dem nächtlichen Schatten verstohlen in Fenster hinein nach den freundlichen Lichtern und Familiengruppen am traulichen Kamin. Endlich redeten wir einander an und waren seitdem unzertrennlich. Litten wir doch beide fast dieselben Schmerzen. Auch er war Berichterstatter gewesen und hatte seine Stelle eingebüßt. Dann war er immer mehr heruntergekommen und unaufhaltsam tiefer und tiefer gesunken. Von der Wohnung auf dem Russenhügel zu dem Kasthaus an der Kienistraße, von dort zu DuPont und dann in eine Matrosenkneipe. Zuletzt hatte er sich in Warenkisten und leeren Tonnen auf der Werft sein Quartier gesucht. Durch das Zunähen geplatzter Getreidesäcke, die eingeschifft werden sollten, fristete er sich eine Zeit lang notdürftig das Leben. Als dieser Verdienst aufhörte, suchte er sich seine Nahrung bald hier, bald da, wie es der Zufall gerade fügte. Bei Tage ließ er sich nirgends mehr blicken, denn ein Reporter kämmt arm und reich, hoch und niedrig und kann es bei hellem Tage nicht gut vermeiden, bekannten Gesichtern zu begegnen. Dieser Bettler, ich will ihn Blücher nennen, war ein prächtiger Mensch, voll Hoffnung, Tatkraft und echter Philosophie. Er war gut belesen und fein gebildet, besaß hellen Verstand und trefflichen Witz. Sein freundliches Wesen und sein großmütiges Herz gaben ihm in meinen Augen ein wahrhaft königliches Ansehen. Sein Sitz auf dem Eckstein erschien mir wie ein Thronsessel und sein schäbiger Hut wie eine Krone. Ein Abenteuer, das er mir erzählte, hat durch seine Absonderlichkeit mein Mitgefühl aufs Höchste erregt und sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingegraben. Seit 2 Monaten besaß er keinen Heller und war in den dunklen Straßen beim Schein der matt brennenden freundlichen Lichter umhergeschlichen, bis ihm die Sache zur zweiten Natur wurde. Endlich aber trieb ihn der Hunger an das Tageslicht. 48 Stunden hatte er keinen Bissen genossen und konnte das müßige Warten in seinem Versteck nicht länger ertragen. Er schlich durch eine Hintergasse, starrte voll gierigen Verlangens nach den Fenstern der Bäckerläden und hätte sein Leben für ein Stück Brot verkaufen mögen. Der Anblick der Esswaren verdoppelte seinen Hunger, aber doch war es ihm eine Wohltat, sie wenigstens zu sehen und sich vorzustellen, wie ihm zumute sein würde, wenn er etwas zu essen hätte. Da sah er auf einmal mitten in der Straße einen glänzenden Punkt. Er blickte wieder hin. Durfte er seinen Augen trauen? Er wandte sich ab und sah dann noch einmal nach der Stelle, um ganz sicher zu sein. Nein, es war keine Sinnestäuschung, die der Hunger erzeugte, sondern Wirklichkeit. Da lag ein silbernes 10-Cent-Stück. Er schoss darauf zu, hob es auf, starrte es an, nahm es zwischen die Zähne. Kein Zweifel, es war echt. Sein Herz jubelte laut, er vermochte kaum ein Jauchzen und Halleluja zu ersticken. Dann sah er sich um. Niemand beobachtete ihn. Er warf die Münze wieder hin, wo sie gelegen, trat ein paar Schritte zurück, näherte sich abermals und tat, als wisse er nicht, dass sie da sei, damit er noch einmal das Entzücken genießen könne, sie zu finden. Nun betrachtete er sie von verschiedenen Punkten aus, schlenderte mit den Händen in den Taschen umher, schaute nach den Ladenschildern, warf dann wieder einen raschen Blick auf das Geldstück und fühlte sich von Wonneschauern durchrieselt. Endlich hob er es auf und ging, es in der Tasche streichelnd, von dannen. Er wählte die menschenleeren Straßen, stand von Zeit zu Zeit in einem Torweg oder an der Ecke still und zog seinen Schatz heraus, um ihn zu betrachten. In seinem Quartier, einem leeren Geschirrfass, angelangt, überlegte er bis in die Nacht hinein, was er dafür kaufen solle. Ein schwerer Entschluss. Ihm lag daran, so viel wie möglich zu bekommen. In der Bergmannsschenke, das wusste er, gab man einen Teller voll Bohnen und ein Stück Brot für 10 Cent oder einen Fischkloß mit Zubehör, aber ohne Brot. In Peters Speisehaus konnte er ein Kalbskotelett nebst einigen Rettichen und Brot für 10 Cent haben oder eine große Tasse Kaffee mit einer Brotschnitte, die aber schändlicherweise oft nur sehr dünn ausfiel. Um 7 Uhr empfand er einen wahren Wolfshunger, doch hatte er noch keine Entscheidung getroffen. Er machte sich auf den Weg, ging noch immer rechnend die Straße hinauf und kaute an einem Holzstückchen, wie es Leute, die nahe am Verhungern sind, zu tun pflegen. Vor Martins erleuchteten Restaurant, dem vornehmsten der ganzen Stadt, blieb er stehen. In besseren Tagen hatte er oft da gespeist und Martin kannte ihn gut. Er trat abseits, um aus dem Bereich der Lichter zu kommen, blickte andächtig nach den Wachteln und Beefsteaks im Schaufenster und dachte, vielleicht wären die Zeiten der Märchen noch nicht vorüber und ein verkleideter Prinz könnte daherkommen und ihn auffordern, einzutreten und zu nehmen, was er wolle. Je mehr er sich in den Gedanken vertiefte, umso hungriger kaute er an dem Holzstückchen. Da fühlte er plötzlich, dass jemand neben ihm stand und seinen Arm berührte. Er sah auf und erblickte ein Gespenst, das wahre Bild des Hungers. Es war ein baumlanger, hagerer Mensch, in Lumpen gehüllt, Haare und Bart ungeschoren, mit ausgemergeltem Gesicht, eingesunkenen Wangen und Augen, die ihn jammervoll anblickten. »Kommen Sie mit mir«, sagte er und hing sich an Blüchers Arm. Als sie eine Stelle erreicht hatten, wo das Licht nur schwach schien und wenige Leute vorübergingen, blieb er stehen und hob die Hände flehend empor. »Freund«, »Fremder, sehen Sie mich an«, stammelte er. »Sie freuen sich Ihres Lebens in Ruhe und Behagen, wie ich einst in meiner guten Zeit. Sie haben dort drinnen herrlich zu Abend gespeist, ein Liedchen gesummt und bei sich gedacht, es ist doch schön auf der Welt. Sie haben nie Not gelitten, Sie wissen nicht, was Kummer und Elend ist, Sie kennen den Hunger nicht. Sehen Sie mich an, Fremder, haben Sie Erbarmen mit einem freundlosen, heimatlosen Menschen. So wahr Gott lebt, seit 48 Stunden habe ich keinen Bissen gegessen. Schauen Sie mir ins Auge, ich lüge nicht. Geben Sie mir nur eine Kleinigkeit, mich vom Hungertode zu retten, was Sie wollen. 25 Cent genügen mir. Tun Sie es, Fremder, ich bitte, ich beschwöre Sie. Ihnen ist es ein leichtes und mein Leben hängt daran. Ich will vor Ihnen im Staube liegen und den Boden küssen, den Ihr Fuß betritt. Nur 25 Cent. Ich gehe zugrunde, ich sterbe, ich verhungere. Um des Himmels willen, verlassen Sie mich nicht. Blücher war außer sich, bis ins Innerste gerührt und ergriffen. Er überlegte hin und her, dann rief er von einem plötzlichen Gedanken beseelt. »Ja, so wird es gehen!« Den Arm des Elenden ergreifend, führte er ihn nach Martins Restaurant, ließ ihn dort an einem Marmortisch Platz nehmen, legte den Speisezettel vor ihn hin und sagte, »Bestellen Sie jetzt, was Sie wollen, Freund, es geht auf meine Rechnung, Herr Martin.« »Schon gut, Herr Blücher«, versetzte der Speisewirt. Gegen den Schenktisch gelehnt sah Blücher zu, wie der Mensch ein Stück Buchweizenkuchen zu 75 Cent nach dem anderen heißhungrig verschlang, verschiedene Tassen Kaffee hinunterstürzte und Beefsteaks die Portion zu $2 verzehrte. Als der Fremde Speisen im Wert von etwa 6,5 Dollar vertilgt hatte und sein Hunger gestillt war, begab sich Blücher nach Peters Speisehaus, kaufte für sein 10-Cent-Stück ein Kalbskotelett und ein Stück Brot, machte sich darüber her und schmauste wie ein König. Ende von Abschnitt 33.